noch jemand Pack dabei, dann hat er Pack dabei. Dann hat halt noch jemand Pack dabei. Und um 8 Uhr morgens hast du dann geguckt, dann wird das alles gequatscht.

schnell, schneller als der andere. Thank you. Ich kenne dich, aber du bist nur zu auf gegen mich.